Ich fand alle drei um den Tisch herum sitzen, auf dem eine Flasche spanischer Wein und einige Rosinen standen. Der Doktor rauchte heftig und hatte seine Perücke auf dem Schoß liegen. Dies war, wie ich wusste, ein Zeichen, dass er aufgeregt war. Das Fenster im Stern stand offen, denn es war eine warme Nacht, und man konnte den Mond auf das Kielwasser des Schiffes scheinen sehen. »Nun, Hawkins«, sagte der Squire, »du hast etwas zu sagen, heraus damit!« Ich tat nach seinem Befehl und erzählte so gut wie möglich Silvers Gespräch mit den beiden Matrosen in allen Einzelheiten. Keiner unterbrach mich, bis ich fertig war, und keiner von den dreien machte auch nur eine Bewegung, aber sie sahen mich alle vom ersten bis zum letzten Wort unverwandt an. Dann sagte Dr. Livesey, »Jim, nimm dir einen Stuhl.« Und sie ließen mich an ihrer Seite am Tisch sitzen, schenkten mir ein Glas Wein ein, gaben mir ein paar Hände voll Rosinen und tranken alle drei, einer nach dem anderen, und jeder mit einer Verbeugung auf meine Gesundheit, und dankten mir für mein Glück und meinen Mut. Dann sagte der Squire, »Nun, Kapitän, Sie haben recht gehabt und ich hatte Unrecht. Ich erkläre mich selber für einen Esel und ich erwarte Ihre Befehle.« »Sie waren kein größerer Esel als ich, Herr Trelawney«, antwortete der Kapitän. »Ich habe nie davon gehört, dass eine Mannschaft an Meuterei gedacht hat, ohne dass man vorher Anzeichen davon bemerkte, so dass jeder, der Augen in seinem Kopf hat, den Unrat wittern und dementsprechende Maßregeln ergreifen konnte. Aber diese Mannschaft hat mich geschlagen.« »Mit Ihrer Erlaubnis, Kapitän«, sagte der Doktor. »Es war dieser Silver, ein ganz außerordentlicher Mann.« »Der sich außerordentlich gut ausnehmen würde, wenn er an einer Rahe hinge, Doktor«, antwortete der Kapitän. »Aber das ist lauter Gerede, das zu nichts führt. Ich sehe hier drei oder vier Dinge, die, mit Herrn Trelawneys Erlaubnis, ich nennen möchte.« »Sie sind der Kapitän, Herr Smollett. Ihre Sache ist es zu sprechen«, sagte Trelawney mit einer großartigen Handbewegung. »Also erstens«, begann Smollett, »wir müssen weitergehen, weil wir nicht zurück können. Wenn ich den Befehl gäbe, wieder umzukehren, würden Sie sofort losbrechen. Zweitens, wir haben Zeit vor uns, wenigstens so lange, bis dieser Schatz gefunden ist. Drittens, es sind noch treue Leute da.« »Nun, meine Herren, zu Schlägen kommt es früher oder später doch. Darum schlage ich vor, die Gelegenheit an der Stirnlocke zu fassen, wie man zu sagen pflegt, um selber eines schönen Tages loszuschlagen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Ich nehme an, dass wir auf Ihre eigenen Bedienten, die Sie von zu Hause mitgebracht haben, uns verlassen können, Herr Trelawney.« »Ja, wie auf mich selber«, erklärte der Squire. »Das sind drei«, berechnete der Kapitän. »Dazu wir selber, das macht sieben, Hawkins hier mitgerechnet. Wie steht es nun mit den ehrlichen Leuten?« »Höchstwahrscheinlich sind das die, die Trelawney selbst angenommen hat«, sagte der Doktor. »Ich meine, die Matrosen, die er sich aussuchte, bevor er an diesen Silver geriet.« »Nein«, antwortete der Squire. »Hans war einer von den meinen.« »Ich dachte, dem Hans hätte ich trauen können«, bemerkte der Kapitän. »Und dass das alles Engländer sind«, brach der Squire los. »Herrgott nochmal, ich hätte Lust, das ganze Schiff in die Luft fliegen zu lassen.« »Nun, meine Herren«, sagte der Kapitän, »ich kann nicht viel Gutes sagen. Wir müssen abwarten, wenn es Ihnen recht ist, und scharf aufpassen. Ich weiß wohl, das ist für einen Menschen eine schwere Aufgabe. Es wäre angenehmer, einfach loszuschlagen. Aber das geht nun einmal nicht anders, bis wir nicht unsere Leute kennen. Ruhig liegen bleiben und auf den rechten Wind warten, das ist meine Meinung von der Sache.« »Jim hier«, sagte der Doktor, »kann uns mehr helfen als irgendein anderer. Die Leute haben kein Misstrauen gegen ihn und Jim ist ein aufgeweckter Junge.« »Hawkins, ich habe kolossales Vertrauen zu dir«, rief der Squire. Diese Bemerkungen freuten mich nicht, denn ich fühlte mich vollständig hilflos. Und doch fügte es durch eine merkwürdige Reihe von Umständen sich so, dass die Rettung sich nur durch mich fand. Einstweilen stand es so, so viel wir auch reden mochten. Von den 26 waren es nur 7, auf die wir uns verlassen konnten, so viel wir genau wussten. Und von diesen 7 war der eine ein Knabe, so dass also nur 6 erwachsene Männer auf unserer Seite, den 19 auf der anderen, gegenüberstanden.